Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Bildungsfern. Heute ist Samstag, der 21.03.2020. Und ich kehre den Tag mal ein wenig zusammen. So viel ist heute auch gar nicht passiert, denn eigentlich gibt es ja keinen Unterricht, also schulischer Natur, aber irgendwie dann auch doch. Zwei Sachen habe ich in der Richtung gemacht. Zum einen habe ich mit einem Kollegen mal eine weitere App getestet, nämlich Discord. Die ist bei den Schülern recht beliebt. Zumindest haben sie immer darauf verwiesen, dass man die doch ausprobieren soll. Und die kennen sich, glaube ich, alle auch ganz gut damit aus. Also habe ich mir gedacht, teste ich das mal mit jemand anderem, beziehungsweise der hatte mich darum gebeten. Ich selbst war jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Und wir haben uns das Ding mal angeguckt. Zunächst mal muss ich sagen, dass ich das Interface recht kompliziert fand. Da gibt es sicherlich einfachere Lösungen, aber nun gut, wenn die Schüler damit klarkommen, dann mag es so sein. Auch die Qualität war bisweilen etwas bescheiden und es sieht irgendwie so aus, dass man da unterschiedliche Kanäle hat mit Textkanälen und Audiokanälen und Videokanälen und da muss man sich dann irgendwie an der richtigen Stelle platzieren und ja, also ich war jetzt noch nicht so begeistert, aber er wird es vielleicht mal austesten und dann mal eine Rückmeldung geben. Wenn das der Fall ist, dann vielleicht ziehe ich ihn dann auch nochmal vors Mikro. Eine weitere Sache, die ich ausprobiert habe mit dem Kollegen, ist Visual Studio Code Live Share. Und zwar ist das eine Erweiterung für Visual Studio Code. Visual Studio Code ist eine Entwicklungsumgebung und ein Texteditor von Microsoft, der recht einfach ist, leichtgewichtig und auch für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Ist also jetzt nicht nur ein reines Windows-Produkt, sondern das gibt es für verschiedene und den benutze ich eigentlich auch recht gerne. Empfehle den auch meinen Schülern und den kann man schon ganz gut benutzen und insbesondere hat er eine Erweiterung, die sich LiveShare nennt, die es ermöglicht, ein Quelltextdokument, zum Beispiel HTML oder Python, zu teilen, sodass mehrere auf diesem Quelltext arbeiten können. Das geht auch mit anderen Kollaborationswerkzeugen. Der Vorteil hierbei ist, dass ich, wenn ich eine Freigabe mache, dass dieser Quelltext dann auch sofort ausgeführt werden kann. Das ist eben bei gewöhnlichen Kollaborationstools nicht möglich. Zumindest jetzt im Bereich der Softwareentwicklung würde sich sowas anbieten, das mal auszuprobieren. Und was besonders schön war, der Kollege, also wir haben da ein bisschen mit HTML probiert und er konnte dann auch einen Webserver starten und ich konnte dann auch über eine Adresse, die er mir dann freigegeben hat, darauf zugreifen, beziehungsweise das wurde dann irgendwie umgelenkt und bei mir auf Localhost konnte ich dann auch auf den Webserver zugreifen. Mit dem schönen Effekt, dass wenn man an der Datei etwas geändert hat und dann abgespeichert hat, ist das sofort im Browser sichtbar gewesen. Also das fühlte sich schon fast nach Zukunft an. Da war ich schon erstaunt. Das ist sicherlich ein interessantes Werkzeug. Kleiner Haken, um dieses Live-Share benutzen zu können, benötigt man einen Account. Und zwar entweder bei Microsoft oder bei GitHub, welches ja auch zu Microsoft gehört. Also in irgendeiner Form benötigt man dort einen Account, um das benutzen zu können. Das ist ein bisschen schade, aber zumindest vielleicht auf freiwilliger Basis für einige jetzt mal eine Gelegenheit, das mal auszuprobieren und zu testen. Man hat auch die Möglichkeit, wenn sich jetzt Quelltext ein bisschen größer gestaltet und man mehrere Dateien zum Beispiel hat, kann man mit einem Klick alle zu sich ziehen. Also alle wandern dann an die Stelle, wo man gerade ist. Wenn man gemeinsam ein Dokument bearbeitet, sieht man einen Cursor in einer entsprechenden Farbe und da steht auch der Name dann daneben, sodass sich die Person identifizieren kann. Also wer es mal ausprobieren möchte, Visual Studio Code Live Share nennt sich das Ganze. Nächster Punkt ist, unsere Schule hat jetzt auch eine Schulseelsorge eingerichtet. Da stehen zwei Pfarrer, die sowieso bei uns an der Schule Religionsunterricht erteilen, zur Verfügung, telefonisch oder per E-Mail. Und man kann sie dann kontaktieren, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Ängste hat, Nöte, Probleme, die sich jetzt vielleicht nicht so fachlich einfach lösen lassen. Und das finde ich auch eine super Sache, dass auch da Ansprechpartner vorhanden sind jetzt. Also gut so, dass es sowas gibt. Ja, auch jetzt außerschulisch, aber auch nochmal um der Chronistenpflicht ein wenig zu entsprechen, gibt es noch eine Info. Bochum hat jetzt einen Erlass für heute herausgebracht, dass Zusammenkünfte auf maximal 2 Personen beschränkt werden. Das bedeutet, draußen darf man sich nur noch zu zweit aufhalten, es sei denn, man kommt aus einem Haushalt oder ist in einer Familie. Anscheinend gibt es immer noch Gruppen, die sich bei diesem schönen Wetter jetzt draußen aufhalten, was ich sehr, sehr schade finde. Deshalb bleibt mit der Pfotze zu Hause, wascht euch die Hände und bleibt gesund. Bis dahin und ciao.